Victoria erreichte keuchend den Hügel, von dem sie nun das Pensionat erblicken konnte. Sie sah, dass Mrs. Bingles Automobil vor dem Eingang stand. Die Lehrerin war, nachdem sie Victoria am Friedhofsausgang erblickt und gefühlte Minuten angestarrt hatte, einfach davongefahren. Victoria hatte sich auf ihr Rad gesetzt und war unterwegs von diesem Regenschauer überrascht worden, der sie bis auf die Knochen durchnässt hatte, so dass sie trotz eines mulmigen Gefühls froh war, nun wieder ins Trockene zu kommen. Beim Näherkommen sah sie eine Gestalt auf sich zulaufen, die aufgeregt mit den Armen wedelte. Es war Beth. Oh, Victoria, gut, dass du kommst. Ich glaube, ich habe Mist gebaut. Was ist denn geschehen? Mary Ann, sie... Ich... Langsam, ich verstehe kein Wort, wenn du dich nicht beruhigst. Ja, Entschuldigung. Also, Mary Ann ist in Mrs. Bingles Zimmer. Ich sollte eigentlich Acht geben, ob jemand kommt und sie warnen. Aber dann kamen wieder diese Kopfschmerzen. Und ich hatte ganz schlimm Bauchweh. Und dann bin ich einfach schnell auf die Toilette gerannt. Und als ich wiederkam, sah ich, wie Mrs. Bingle ihr Zimmer betrat. Bist du sicher, dass Mary Ann noch in dem Zimmer ist? Ich glaub schon. Sie war weder in eurem Zimmer noch in meinem. Sie muss noch da drin sein. Vielleicht hat sie sich ja versteckt. Was wollte sie denn bei Mrs. Bingle? Was hat sie da drin zu suchen? Das war eigentlich meine Idee. Ich sah, dass Mrs. Bingle ihr Zimmer nicht abgeschlossen hatte und da dachte ich, vielleicht findet sich ja irgendetwas, das uns ihr Geheimnis verraten könnte. Na gut, wir müssen sie erst einmal wieder rauslocken. Aber wie? Ich weiß nicht. Warte mal, ich bin gleich wieder zurück. Hey, jetzt fängt es erst richtig an zu regnen. Was hat Victoria nur vor? Ach, da kommt sie ja schon. Was willst du denn mit der Heckenschere? Das werde ich dir zeigen. Oh, bist du verrückt? Du kannst doch nicht den Reifen kaputt machen. Wenn Mrs. Bingle das erfährt, wir wollen doch Mrs. Bingle aus ihrem Zimmer locken. Ich sage ihr jetzt, dass sie nach ihrem Wagen sehen soll. Die Schere kann ja schon vorher hier liegen gelassen worden sein. Und sie ist darüber gefahren. Also komm jetzt. Ich muss gleich erstmal etwas anderes anziehen. Ich bin ja schon klatschnass. Hoffentlich bekomme ich keine Erkältung. Zuerst müssen wir Mary Ann helfen. Ja, natürlich. Ist doch klar. So, ich werde jetzt anklopfen. Victoria, Beth, was gibt es? Und wie seht ihr überhaupt aus? Wieso haltet ihr euch bei diesem Wetter draußen auf? Entschuldigen Sie, Mrs. Bingle. Uns ist nur eben aufgefallen, dass mit Ihrem Automobil etwas nicht stimmt. Es zischt ganz komisch. Es zischt? Dann komm, Victoria. Mal sehen, was ihr da wieder angestellt habt. Mary Ann, bist du noch da drin? Ja, ich bin hier. Mary Ann, Mrs. Bingle ist jetzt weg. Aber sie kommt bestimmt gleich wieder. Hier ist abgeschlossen. Und Mrs. Bingle hat den Schlüssel abgezogen. Großartig. Und wie komme ich hier raus? Warte, ich versuche es durchs Fenster. Gut, ich gehe in das nächste Zimmer. Vielleicht kann ich dich durch das Fenster hineinlassen. Oh, ein Glück, dass dies ein Schülerzimmer ist. Ach, stimmt ja. Das ist ja das Zimmer von Emma. Los, kletter über den Fenstersims hierher. Was meinst du, was ich gerade vorhabe? Aber sei bloß vorsichtig. Wenn es bloß nicht so windig wäre. Hier, nimm meine Hand. Danke, aber wieso hast du mich vorhin nicht gewarnt, als Mrs. Bingle zurückkam? Ja, das wollte ich ja. Nur musste ich kurz auf die Toilette und leider kam sie ausgerechnet da zurück.